Die Lampe im Fenster. Als Umtjefaust den Winterdach onenend in Feier mit dem offenen Schlede von Asla losleihen will, zum dort einem wasten Haus fahren, wird es ihm voller bewusst, dort er in so'n Schneesturm die 15 Meilen vielleicht nicht wird fahren können, ohne dort zu frieren. Aber hier bei Asla, wo er ihm von dort so schön nicht war, da am Mittagstid angelangt wird, um seine Sache von der Isarbahn aufzuholen, wird kein Kruponja zu finden. Da wird mal eine Boot, wo ein paar Bänner wohnte. Aber aus der Sturm angekommen wird und er dort angefragt hat, ob es nicht gönnen wird, dort sie am Übernacht hielte, hat die Frau am Rüt gewesen. Dort wird er zu viel gewesen, ein wildfremder Mann mal lauter bei an eine Boot auf der Flur schlopen. In der anderen Stadt wird keiner. He wisst, wo gefährlich dort wir mal einen Sohn anwarer loszuleihen, um die Dänengleis ihre Stab mit Pferden Schläden Auto fahren. Die wird bald verstehen, dass er nichts von der Sehne wird sein. Und bald wird es dies da worden. Wenn he verbistern soll, hält he es nicht lang aus, ein Sohn wird und dieser dartig groß gekillt. Die nächste Siedler, wo he wird abnommen, finden können, wäre weit von hier. Aber da wird kein anderer rot. He must fahren. Faust wisst, dass he ditmal für het Leben wird streiten matte. En he hat sich auch für ihm losleihen und plan dorto gemacht, dem he allein für Gott wisst. Wann he die erste 6 Meilen, die gleich glitt am Wasser noch fahren kon, so lang wurde he in Pedet all uitholen können. Dann wurde he nicht weit aufsehen von der Jakob Balte, die dort angesiedelt wäre, und dicht an der Wastel geschledet leis wohnte. Bloß den ihre Gebiete am Diestere und am Schneesturm zu finden. Dort wird die Frage. Wann he nur sehen kann, kann he bei den leicht vorbeifahren, ohne dort he et anwohren wird. Und dann kann et mit einem Boot utsehnen. He wird sich mit der Dorab verloten, dass der Pferd die schledet leis nach Hüß ab Tau noch gehen würde, wann sie auch Tau stimmt. Aber die wurde nicht von selbst bei Balten anbieten. Dafür musste he sagen in der Pause. Dort nu aber zu weiten, wann he dort wäre, dort wüsste he noch nicht, wo dort wäre soll. Wann dort bloß muss Licht zu sein sein. Auf he bei Balten abnommen finden wird, dort kam gar nicht am Zweifel. Die wurde einmal nachholen. Bide Balte hat es dem Dach Druck gehabt, so sie dann besonders Saskatchewanische Ansiedler wir in den ersten Jahren, wann es einmal ein recht schöner Winterdach gab. Der Junges hat der Stalinien Fee besorgt und der Mädchen hat im Haus ein Vater Fee besorgt. Als es dann Lotnummerig hat angefangen zu stimmen und der Himmel dunkel geworden wäre, hat vor der Balte der Junges gesagt, sie sollen alle Feen anbringen und alle deren versichern. He said, am letet no schworet anwada. Am klok feier no middag holt de wind al so ramme aatje dat het huis zettert. Buiten weer de ganze uitzicht wit met schnee, en dat groot glas am fensterreme buiten weer afgerutscht, bad ab 30 groot kalt. De schnee peisert so jene gebiede, dat sich bij jeder Rätzje ne kleine schneedien ansaad. Bei der Dere war der Tup geralde Saat und Flurdatje fair geleicht, und die Fenster wurde behangen, dort es nicht so nantochen soll. Schließlich wird bei der Balte im Haus alles warm und sicher. Die Balte wie eine Tante von wenig wird. Wenn sie ihre Mialas mal was sieht, dann wüsste die Mädchen, dass dann nicht lang geschlürt wird. Was Mutter sieht, wird gedohne, ohne noch viel Fragen zu stellen. Und als es dann düster geworden wäre und der Schneesturm mit voller Wutbüte alles verrieten wollte, sieht Mutter bald mit einmal, Mialas, stell die Lampe im Fenster. Was eine Lampe im Fenster und so ein Schneesturm und die Wildnis bedienen soll, dort können die Mädchen nicht verstehen. Aber sie wüsste, dass sie die Gardine dann zu sieht bringen musste, dass die Lampe vor dem Fenster stehen konnte, ohne die anzustecken. Und so dort das Licht auch wird von Büten zu sehen sein. Und dann wird dort Fenster auch tache, was so schlecht zu lieden wäre in so einem Wader. Aber dort geht nicht lang, dann wird die Lampe vor dem Fenster. Wieder wird davon wenig geredet. Zum Ofenkast eten musst eine andere Lampe angesteckt worden und auf dem Dach gestellt, da doch gescheit zu sehen wir. Dass die am Fenster schmeckt zu wenig Licht an der Stove. Als zum Ofen alles besorgt wir und jeder sich durchgesagt hat und der Jüngste von der Tienja zu Bad gebracht wäre und das Haus sich beruhigt, wie dort Gejuhl vom Sturmbütenmose reich zu hören. Dort wir ein paar Stunden diester, als vorher bald mit ihm sagt, Junge, seht ihr mal, warum die Hohenbüte so bale. Mir hört sich dort so, als wenn der Wort ab dem Haf mocht sein. Johann trag sich schwinde Pelzjag an, staubt eine Burstäbeln an, jink eine Sommerkehrt und tut der Pferde erhüt. Hier kam auch Furzfahrer an und ruft, Vorder, du hast ein Fortig ab dem Haf. Vorder bald besann sich nicht lang. Na Johann, dann steckt dem Latoren an und geh rüt und nimm die Menschen die Pferd auf und nimmst die am Stall. Du, Jakob, geh rüt und bring die Lieden an, die mit dem meist verfroren sind. Mutter bald dreht sich vom Fenster, wo sie haut geprüft, rüt zu tschetje und ob er doch noch zu sehen wie, und ruft die Mädchen. Süß, stell dem Subgruppe mal weiter ab und lei ihm Oberhalt an. Du, nicht, hol ihn von der Strohbade fair, dass die Jungs dort Fallstappen kennen. Als am Stuttje bei der Bütte der Nen gekommen ward, ruft Mutter bald bei der Sommerkirche der Nen. Jungs, wer ist du dann? Jakob beantwortet, das von den Fausten, die du an einem Waste wohnen. Bring ja mal nen, seht sie, und jink tritt in die Kirche. Am nächsten Morgen schien die Sonne weiter, und es wird bitte aller wit, still und kalt. Faust hat zu Frühstück schöne gebrotene Eier und Gräbe gejäte, und fiel sich nun weiter red loszuleihen, um dort immer ihr eigenes Haus zu fahren. Bei so einem grauen Sonnenschein konnte er die anderen 8-9 Meilen meist mit Last fahren, wenn es auch kalt wäre. Als er bei der Rede stund und rüt gehen wollte, hielt er noch an, um was zu sagen. Weet ihr, was, Balsche, wenn jede Lampe nicht heute gestern Abend am Fenster gehaut, wie ich bei jener Wirtschaft vorbeigefahren, ohne die zu sehen. Und wenn ich dit mal nicht heute noch jünd gefangen, wie ich sicher dort gefroren. Ich weet nicht, wo ich mich so recht bei jünd bedanken kann. Na jo, sagt Mutter bald, du wein kann mal weiter. Grüßen mal alle Tüß von Angst. Und sie dreht sich in jink schwind in der Schlobstube. Die balte Tienja bemerkte, dass Mutter sich dort Schalduk an der Uhr hielt, als sie der Henja sich taumog. Am Stuttje kam sie weiter rüt und jink um Fenster. Sie stund und checkt, wo Faust vom Haf fuhr und an der verstimmte Lein am Wasten anbuch. Als sie sagt, dass er weiter ab dem Haus weich wär, dreht sie sich und ruft: Lies, hol die Brennelch und fäll die Lampe aula.